verrückt, das Galoppen. Sieht ihr mir verwirrt, ist wissen, da mach ich. Rollen am Licht mit Plastikblech, setz am Mutter vor Stadt. Ich bin doch nicht die Gage, ich packe nur zu der Gage. Sind die Träume von der Gage, anders als ich bin der Gage. Galgen, kein Kohl, nur die Gründe, ein Boy. Warte fürs Mal voll, du bist hier, was du boy. Du hast mir voll, zur Gewicht, mein Boy. Schuld, drum, kein Ding, sieh, nur du bringst mich. I'm